Diagnose, Diagnose, altes Öl tropft aus der Hose. Dicke Lippe, dicker Bauch und der Kolben, da quietscht auch. Auf dem Kopf sind lauter Haare, leg dich lieber auf die Bahre. Meine Diagnose, du hast Sand im Schuh. Rubidi-Goo. Sand im Schuh. Rubidi-Goo. Sand im Schuh. Rubidi-Goo. Sand im Schuh. Diagnose, Diagnose, aus der Nase tropft die Soße. Mach den Mund auf, sag mal ah, ein paar Zähne sind noch da. Tut es weh, wenn ich hier drücke oder wenn ich das hier knicke? Meine Diagnose, du hast Sand im Schuh. Rubidi-Goo. Sand im Schuh. Rubidi-Goo. Sand im Schuh. Rubidi-Goo. Sand im Schuh. Diagnose, Diagnose, auf Rezept kriegst du ne Dose voller toller Medizin. Abführmittel, Vitamin, eine Pille anzuregen, eine Pille für dagegen. Meine Diagnose, du hast Sand im Schuh. Oh, Sand im Schuh. Sand im Schuh. Sand im Schuh. Sand im Schuh. Sand im Schuh. Sand im Schuh. Sand im Schuh.